Herzlich willkommen beim Greifenklaue Podcast. Der einzige Podcast, auf den auch Gorion stolz wäre. Jeder Wanderer, heute der 76. Greifenklau Podcast, beziehungsweise der erste GK Shop Pod Nummer 1. Ja. Der ist jetzt reit. Heute mit Christophorus und mir, Greifenklau. Ich höre dein Bier gar nicht ploppen. Ja, nee, also bevor ich mir auch die Finger breche hier, ich habe es überlegt, es selbst zu tun, aber ja. Danke. So. Ja, dank der Hebelwirkung. Ja, da ist mir Physik leider fremd. Genau, wir wollen heute, schon glaube ich seit der letzten Slayvention Pause gemacht, Hust. Ja, auch ein bisschen gezwungenermaßen. Die Slayvention ist ja irgendwie demnächst. vielleicht, wenn ihr es ladet, ist sie wahrscheinlich gerade. Ja. Also kann man von einem Jahr Pause sprechen, aber wir sind noch dabei und ich zumindest habe dieses Jahr fleißig genutzt, nämlich einen kleinen Rollenspielshop aufgemacht. Ja. Rollenspiel- und Comic-Shop, um genau zu sein. Den ich auch schon fleißig genutzt habe. Das stimmt. Mein bester Kunde. Oh, deswegen hier mit meinem besten Kunden und mir wollen wir jetzt mal... wir wollten so ein paar Neuheiten, die wir uns während des Jahres angeschafft haben, kurz drüber sprechen. Mhm. Und im Shop-Sinne vorstellen. Insofern sind wir jetzt nicht ganz so unabhängig wie bisher. Von der anderen Seite werde ich auf gewisse Sachen immer noch genauso schimpfen. da ist Verlass drauf, kann ich garantieren. Ja, ich weiß, worauf du anspielst. Ja, genau. Und wir haben uns unter anderem vom Gratis-Comic-Tag, den ich auch mitgemacht habe, ein paar Serien rausgesucht. So, dass wir euch ein paar Comics vorstellen wollen. Ein paar Rollenspielsachen. Und vielleicht haben wir noch was zu Kingmaker zu sagen, nämlich zum Online- Spiel. Zum PC-Videospiel, ja. Ja. Genau. Wollen wir bei einem Comic anfangen? Ja, gern. Dann nehmen wir doch mal die etwas ältere und nicht beim GCT vertretene Masters-Serie. Mhm. Masters of the Universe. Hast du mit Masters gespielt? Ja, ich weiß es denn nicht. Ich habe irgendwann mal deine ganzen Figuren geerbt. Stimmt, mit Dennis Wedrich zusammen. Ja, achso. Habt ihr mich geplündert. Mhm. Richtig, exakt. Ja, hätte ich damals gewusst, was so eine vermaledeite Figur heutzutage selbst unverpackt und unvollständig sogar noch wert ist, mein lieber Mann, hätte ich euch vom Hof gejagt. Ja, ich glaube, ihr habt sie tatsächlich in den Sperrmüll gestellt. Ja, genau. Das war ungefähr so wie damals mit meiner DSA 2 Edition. Irgendwann war meine Mutter der Meinung, der ganze Scheiß muss jetzt einfach mal weg. Ja, aber irgendwann hat ja deine Mutter auch mal recht, ne? Ja. Aber sie hätte mich ja noch darauf hinweisen können, dass man es vielleicht verkaufen kann. Ja, bei DSA 2 hast du auch was Gutes getan. Ja, Masters, ganz genau. Da bin ich jetzt zusammen gerade mit einem Bekannten von mir. Ich weiß gar nicht, wie wir da jetzt direkt wieder drauf gekommen sind. Ich glaube, wir hatten uns einfach nur mal über Hörspiele unterhalten. Ja. Und dann kamen wir auch dann auf die Masters-Hörspiele zu sprechen. Und dann haben wir uns da so rein vertieft, weil wir alle Folgen auswendig kannten und wir haben uns über die Situation da, über die Storys unterhalten und was da passiert ist und über die Welt, über das geile Setting und über die Helden. Und ja, mit einmal waren wir dann wieder so Feuer und Flamme, dass wir uns dazu entschlossen haben, da mal wieder aktiv zu werden. Wir wollten eigentlich uns nochmal treffen und eine Hörspielnacht machen. Ja. Das haben wir bis letztes noch nicht gemacht. Dann ist mir eingefallen, Moment, es gibt ja aktuell, oder gab... Genau, mit mittlerweile abgeschlossen in Abwenden. Genau. Masters Comics, 2012, glaube ich, ging es los. Ja, und da wollten wir mit einmal da einsteigen. Das haben wir jetzt auch gemacht. Wir sind jetzt da aktuell beim vierten Band, den ich gerade just bei dir bestellt hatte, inklusive des fünften. Und er hat sich parallel jetzt auch noch den Masters Character Guide auf Englisch noch gegönnt. Ach, vor allem Englisch, doch nicht auf Deutsch. Nee, den gibt's nicht auf Deutsch. 700 Seiten starkes Ding. Also nicht nur die Charaktere beschrieben werden, sondern auch Fahrzeuge, Monster. Ist das Brecher für 5? Nee, den gibt's ja auf Deutsch. Also er kostet 35 Euro. Ah, okay. Ja, sie hat 700 Seiten. Also DIN A4 Maße und ist schon schwer. Ding klingt interessant, muss man vielleicht auch nochmal nachkaufen. Genau. Mir fehlt nämlich unter anderem noch, gibt es noch das für 50 Euro, das in Riesenformat Masters und seine Geschichte. Das muss auch sehr interessant sein oder ist auch sehr interessant. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, das ist bei uns auch noch auf der Liste, wenn du es besorgen kannst. Ja. Genau, das ist halt ganz teuer, 50 Euro, aber das habe ich mir auch noch, ich habe die Serie auch und das wollte ich mir noch zum Abschluss sozusagen holen, da sind halt unter anderem die alten Comics drin und so weiter. Genau. Ja, jedenfalls sind wir da gerade am Aufarbeiten und haben festgestellt, dass die Comic-Reihe wirklich total gut ist. Ja. Fängt ein bisschen, ich sage mal, klassisch kindlich naiv an. Du hast halt am Anfang... Der ist halt ganz cool. Die Masters wissen nicht mehr, dass sie Masters waren, sondern Prinz Adam ist, glaube ich, als Holzfäller im Wald irgendwo. Und dann, ich glaube, eine Begegnung mit Zoa. Richtig, genau. Löst sozusagen so ein bisschen seine Erinnerung aus. Und ich glaube, dann kommt es zum ersten Kampf mit, war es Beastman? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, also die Beastman als Anführer, genau, verfolgen die dann durch den Wald. Und Beastman lässt dann natürlich auch einen Kommentar fallen. Weil die beiden kämpfen miteinander und Adam kann sich dann instinktiv an seine Kampftechniken erinnern und schlägt dann Beastman tatsächlich in die Flucht und dann lässt Beastman halt dann einen Spruch fallen, der sich dann auf E-Mail bezieht und da fängt also dann Adam auch tatsächlich an, so ein paar Flashbacks zu kriegen, wo seine Vergangenheit dann das immer mehr und mehr dann so ans Licht kommt. Dann findet er irgendwann Man at Arms versklavt vor. Jetzt genau. Irgendwie als Arbeiter oder so. Genau, der ist dann da der Hiwi von Evelyn. Von Evelyn. Genau, naja, und das ist halt dann so sein Fortlauf. Und wie gesagt, so die ersten Comics, der erste Band, da war ich jetzt erstmal noch nicht so schwer von begeistert, weil der schon eher so, wie ich schon sagte, so ein bisschen kindlich noch aufgemacht ist. Ja. So von der Story her, man kann ihm sehr leicht folgen, wobei es halt ganz lustig ist, weil Skeletor wird von jedem seiner Schergen immer wieder darauf hingewiesen, warum hast du He-Man denn nicht einfach getötet, anstatt dir das Gedächtnis zu nehmen. Und da muss ich mal rechtfertigen. Das ist dann wieder ganz, ganz lustig. Aber es wird ja dann so von Band zu Band wird es ja immer brutaler. Ja. Dann auch. Und Hordak hat ja auch noch eine ganz tragende Rolle und She-Ra, / Eldora ja dann auch. Und da wird es ja dann richtig wild, da fängt es ja richtig gut an. Auch richtig brutal und blutig und auch tiefgehend, muss ich eher sagen. Das fand ich sehr gut. Es gibt zwischendrin dann noch, sollte man erwähnen, einen Schnitt, nicht einen Schnitt, aber ein Sonderband, nämlich Masters und die DC, das DC-Universum. Genau. Wo mitten in der Serie die Masters und natürlich auch die Gegner auf die Erde kommen. Genau. Beziehungsweise Skeletor etwas früher als die anderen. Und... Richtig. Ich glaube, wie ging es los? Superman wurde getötet von Skeletor. Da fährt man auf den ersten. Von He-Man wurde er getötet. Von He-Man getötet. Genau. Ach so, und deswegen haben die Masters erstmal Twist mit den DC. Richtig, genau. Ja, genau. Also das spielt ziemlich exakt nach Band 3 der klassischen, also der Comic-Reihe. Dieser Sonderband. Genau. Und da treffen die beiden dann aufeinander, weil Skeletor auf die Erde kommt und gleich alle unterwirft. Wie im Film, genau. Und die irdischen Superhelden können ihm da wenig entgegensetzen, vor allem auch Superman nicht, weil Skeletor hat ihn schon studiert, also quasi als mächtigsten Helden der Welt ja ausgemacht, der Erde. Hat aber rausgefunden, ja Moment, Superman kann zwar viel physisch aushalten, aber gegen Magie kennt er kaum ein Mittel. Und so wird er dann entsprechend von Skeletor dann auch mit Magie malträtiert. Und unterjocht. Naja, und da nimmt das Ganze dann auch dann seinen Lauf, genau. Ja, ist auf jeden Fall nett integriert, sag ich mal. Ja, ja. Also ich fand's jetzt eher weniger berauschend. Nein, muss man nicht lesen. Naja, jein. Also es wird schon in den weiteren Bänden wohl noch Bezug genommen. Ja. Insbesondere ja auch, was Skeletor betrifft, weil er noch ein bisschen gepimpt wird von Hordak, was seine Macht angeht. Ja. Ja, also ist schon besser, den gelesen zu haben, um einfach das Verständnis dann dafür zu haben. Ja. Aber qualitativ fand ich ihn jetzt nicht so brauchbar. Im Zuge dessen sei noch empfohlen, auf Netflix gibt es die Serie Spielzeug. Und da ist auch Masters dabei, da fährt man auch ja. Vieles. Und wo du es gerade erwähnst, Netflix. Es startet demnächst, war jetzt demnächst in Vorbehalt, gestern, nachdem man der Podcast erscheint. Es gibt ja eine neue She-Ra-Comic-Serie, Zeichentrickserie. Stimmt. Die gibt es dann auch demnächst. Ja. Und dann bleibt noch zu sagen, die beste Comic-Serie von Masters fand ich immer die, die lange bei RTL 2 lief, diese. Ja, von 2002, genau. Ja. Richtig. Und da gibt es leider nur die Staffel 1.1 auf Deutsch. Ja. Jetzt haben sie auch noch bis Staffel 2.1 geschafft, aber dass die eingestellt wurde, ist so unglaublich. Es ist auch extrem schade, zumal, also ich habe jetzt noch keine sichere Quelle dafür, aber es liest sich ja so, die Comics basieren ja wohl auch darauf, ne? Weil von den Charakteren, vom Werdegang ist es schon sehr, sehr ähnlich. Könnte sein, ja. Also es wird zumindest ja viel aufgegriffen, also mit Skeletor und Keldor und die Entstehungsgeschichte. Das stimmt, ja. Also ja, die hat ja erstmals sehr viel richtig gemacht und sehr viel vereinheitlicht im Fluff, sag ich mal. Ja, also ist richtig. Es gibt da viel zusammenhängende Background. Achso, jetzt fällt mir gerade ein. Mein Bekannter, der hat sich jetzt auch noch bestellt, die gesammelten Mini-Comics. Die gibt es ja jetzt auch noch in einem Band. War nämlich in diesem 50-Euro-Band mit drin? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt das ist. Mhm. Und da sagte er, wenn man die wirklich so am Stück wegliest, dann weicht einem das Gehirn auf. Weil es einfach so viel zu uneinheitlich ist. Ja. Da ist viel durcheinander und wird wieder anders erzählt. Das wird ja übrigens auch in der Masters Spielzeugserie bei Netflix kurz erwähnt, dass die dann da saßen beim Vorstellen des Produkts. Ne, so, ja, und alle anderen haben Serien. Was habt ihr denn da? Comics! Hat er das so erzählt? Ganz selbstsicher und selbstbewusst. Und das war ihm gerade so quasi ins Gehirn geschossen. War sehr lustig. Ja, okay, das kann man letztlich ja vielleicht erklären. Ja, aber interessant halt zu lesen, ne? Also dass auch die Minicomics, da hat sich ja auch der Rick, ich weiß ja den hier, der berühmte Comiczeichner, der Kirkman, heißt der Rick Kirkman? Robert Kirkman, genau. Stimmt, Robert Kirkman. Hat sich ja auch mal darin ausgetobt. Also ganz interessant. Ja, zum Beispiel gab es auch ein Star Wars, Masters Renew von Marco Jujovic, unserem Drutschen, der auch für Marvel zeichnet und uns die Genesis fabriziert hat. Der hat auch sehr coole Entwürfe gemacht. Also Masters ist natürlich in einigen Köpfen drin noch. Ja. Ja, es ist halt erstaunlich, dass dieses Franchise anscheinend nicht wirklich tot zu kriegen ist. Ja. Es kocht immer mal wieder hoch. Ja, mal gespannt, was jetzt mit She-Ra oder auf Netflix passiert. So als aktuellster Auswurf. Ja. Ja, wer es mal austesten möchte, das Trade Paperback kostet 17 Euro und zwar von Band 1 bis Band 7 zuzüglich dem Sonderband DC-Universum. Mhm. Und dann gibt es noch das ultimative Compendium, das ist das Riesending für 50 Euro. Kann man unter anderem im GK-Shop bestellen. So. Ja, soweit zum Masters. Kommen wir noch dazu, wenn wir hier schon podcasten. Ja. Was, wenn man jetzt hier was bestellt, was man davon hat. Und zwar dachte ich, je nachdem, wie hier der Erfolg unseres Podcasts ist und was da so an Bestellung reinkommt, werde ich ordentlich Verlosungspreise stellen und die dann einfach mal unter den, die hier quasi beim Podcast mitmachen, verlosen. Jawohl, mitmachen, das sind wir beide. Ja, mitmachen im Sinne von sich aktiv beteiligen. Ah. Ja, schöne Idee. Dann machen wir gleich mal die nächste Serie. Mhm. Und wenn wir schon bei der Spielzeugserie waren, da wird natürlich auch Star Wars vorgestellt. Und wie Kenner so groß geworden ist. War das Kenner? Kenner war das, ja. Kenner so groß geworden ist. Und von Star Wars gibt es auch eine schöne neue Comicreihe. Ja, neu ist gut. Mittlerweile auch, glaube ich, 2-3 Jahre alt. Die trägt quasi keinen Namen, was es ein bisschen kompliziert macht, sie zu finden. ist quasi die Kiosk-Serie, die quasi Marvel jetzt neu gemacht hat. Die Lizenz ging ja immer hin und her. Mhm. War vorher bei Dark Horse Comics und im Zuge dessen, dass Disney das eigentlich Star Wars gekauft hat, ging die Lizenz von Dark Horse auch dann an Marvel weiter. Was ja ebenfalls Disney gehört. Und die haben dann auch unter anderem eine neue Kiosk-Serie gemacht. Die kommt sozusagen immer in zwei Ausgaben daher. Einmal für die Kiosk, einmal für den Comicladen. Also wer sich für sowas interessiert. Und als drittes kommt sie dann als Trade Paperback immer gesammelt für drei Ausgaben. Und das finde ich im Prinzip für mich die praktischste Ausgabe. Mhm. Und ja, die Episoden, oder ja, auf Deutsch ist das leider ein bisschen kompliziert. Auf Englisch gibt es halt mehrere Comic-Serien, Star Wars, Darth Vader, dann gibt es noch so kleine Miniserien. Auf Deutsch gibt es halt wirklich nur einen Star Wars Comic, der dann halt einfach immer hin und her switcht. Star Wars, dann kommt wieder Star Wars, Darth Vader. Ja. Da die beiden Serien aber auch miteinander verknüpft sind, macht das teilweise durchaus auch Sinn, dass sie so hintereinander kommen. Ja, jedenfalls, die spielt es zwischen Episode 4 und 5 und die ersten Bände, finde ich, die treffen so exakt den Ton. Ja. Das habe ich bisher noch nirgendwo anders das stimmt. gehabt und das hat wirklich viel Freude gemacht. Ja, kann ich nur so unterstreichen. Ich habe jetzt bis jetzt nur den ersten Band plus den darauffolgenden, also den Darth Vader Band gelesen, weil ich auch gerade ein bisschen aus dem Thema raus bin, aus Star Wars, aber keine Sorge, ich ordere nach, weil ich das ja doch noch weiterlesen will. Aber ja, du hast da vollkommen recht, also die treffen so wirklich den Ton, das hatte ich auch schon im Forum sehr positiv hervorgehoben, Wahnsinn. Also der ganz wenigen Publikationen, also zumindest an die ich mich jetzt erinnern kann und die ich gelesen habe, die das wirklich so exakt treffen. Also echt super. Ja, auf jeden Fall. Genau. Ja, später kommen halt so Einzelserien rein, wie über Darth Maul. Interessanterweise ist irgendwie in diesen Trade Paperbacks die Serie aber früher mit Darth Maul, als die in den späteren, in den Kiosk-Comics ist, warum auch immer. Okay. Vielleicht sind sie irgendwie mit nicht fertig geworden, haben sich gedacht, die haben wir schon. Oder so. Und vor allen Dingen, Darth Maul ist natürlich auch eine andere Zeitlinie. Was spätestens bewusst wird als die zweite Miniserie, die da nämlich reinkommt, ist Captain Phasma. Captain Phasma? Phasma, ja. Die da noch liegen. Das ist quasi somit eins der letzten. Und das spielt natürlich logischerweise in der neuen Zeitlinie. Also ganz was anders. Und gehört auch zu Journey to Star Wars Last Jedi. Also das liegt halt daran, dass halt die Comics aus dem amerikanischen nehmen und dann halt in diese Serie pressen. Und jetzt kommen wir zur nächsten Merkwürdigkeit. In Star Wars Darth Vader gibt es ja eine Figur, die Doktor... Die junge Frau, meinst du? Ja. Ja, die... Ja, sie ist nicht ganz Doktor Alpha, aber Doktor Aleffa oder so ähnlich. Und ihre beiden etwas verrückten Druiden. Ach so, ja, okay. Unter anderem auch zum Beispiel bei X-Wing, also dem Spiel X-Wing schon gemacht wurden. Die hat dann später ihre eigene Serie gekriegt. Und diese Comics, die gibt es zum Beispiel auch als Trade Paperbacks, aber wieder in der anderen Sonderbandserie. Also da steht dann wieder quasi Star Wars Sonderband so und so drauf und nicht so neutral wie bei den anderen Comics. Mhm. Also, ja. Ja, auch das kann man als Trade Paperback empfehlen. Kostet auch die, je nach Umfang, kosten die zwischen 13, 15 und 17 Euro. Kommt ein bisschen darauf an, wie viele Hefte da jetzt drin sind, sozusagen. Ja, kann man auch sehr empfehlen. Also Auftaktband, der ist mit das Beste, was ich hier an Star Wars Comics gelesen habe. Ja, kommen wir zu Starfinder, würde ich sagen. Ja, du hast es gekauft und dich schon eingelesen. Ich habe es gekauft, richtig. Es ist ja jetzt seit Ende August draußen, Anfang September. Ich glaube Ende August. Ja, auf Deutsch, ja. Ja, auf Deutsch, genau. Also ja, wirklich meine ich, ja. Genau, da hatte ich mir schon so etliches geholt und es ist eigentlich fast genauso geworden, wie ich es erwartet habe. Bunt, abgefahren und es würdig zu spielen. Ja, ich finde es auch sehr angenehm. Es wirkt auf mich so, als spielt man damit nicht Star Wars oder Star Trek, sondern eher so Guardians of the Galaxy. Ja, richtig, genau. Also den Tenor trifft es dann tatsächlich. Einfach weil es schon bewusst ein bisschen abgedreht einfach gestaltet wurde. Ja. Also es spielt ja Millionen Jahre nach... Nachdem auf Golarin die Space Goblins gewonnen haben. Richtig. Ja, also inhaltlich tatsächlich, also es spielt halt weit, weit nach Pathfinder. Und es gibt da quasi dann einen großen Bruch in der Zeitlinie. Niemand, also sämtliche Rassen, die es da gibt, sämtliche Völker, können sich nicht mehr erinnern, was da passiert ist. Mhm. Es gibt keine Aufzeichnungen darüber, es gibt nichts. Man musste jetzt dann selber irgendwie erraten, warum ist jetzt die Raumstation da am Himmel, was ist mit der, warum ist sie da? Ja, da sind die, also im Prinzip ist jedes Volk daran interessiert, herauszufinden, was in der Vergangenheit passiert ist. Und liegt denn dieser Bruch noch gar nicht so lange zurück, oder? Ja, der ist jetzt, ich müsste jetzt mal genau nachgucken, aber ich glaube, es sind knapp 5000 Jahre danach. Okay. Waren es 1000 Jahre, und ich müsste nochmal nachgucken. Ja. Also ist schon viel passiert in der Zeit, aber jeder weiß halt, fehlt was. Ne? Ja. Also es muss irgendwas Gigantisches passiert sein, also viele Spekulationen. Aber auf jeden Fall ist es halt, wie gesagt, es ist sehr bunt, es ist so ein bisschen cyberpunkig auf jeden Fall, auch angehaucht. Ich harre jetzt nur noch darauf, es irgendwann mal zu spielen. Ja, da habe ich auch durchaus Lust drauf, das mal auszuprobieren. Bei Ulysses als Proberunde machen sie irgendwie bärtige Männerspielflausche gewesen. Da haben sich irgendwie diese Flauschrasse ausgesucht, die alle drei da spielen. Das sah auch ganz lustig aus. Ja, also ich bin wirklich gespannt, wie sich das hier auch in Deutschland entwickeln wird. Mal gucken. Genau, aktuell läuft ja gerade ein zweites Crowdfunding für die Paktwelten. Mhm. An Ausrüstungsaufstattung gibt es ja auch eine ganze Menge. Du hast ja, glaube ich, die Battlemaps schon. Battlemaps habe ich, genau. Ich habe ganz viel. Ganz viele Aliens habe ich schon. Figuren, also die Pathfinder-Pawns. Genau, die Pawns habe ich auch geholt. Genau. Bin ich mal sehr, sehr gespannt, was da jetzt wirklich dann noch folgt. Also es scheint nicht ganz unerfolgreich zu sein bislang. Ja, Grundregelwerk kostet mal gut 60 Euro, das ist schon eine Hausnummer. Ja, ist schon, sag mal so 10 Euro teurer als der Durchschnitt, das Durchschnitts-Hardcover-Regelwerk. Ja. Das stimmt. Dafür komme ich gerne beim Preis der Pawns entgegen, wenn es hier mir steht. Ja, das ist halt immer das Blöde auf sowas. Also was heißt das Blöde, aber um das mal kurz aus meiner kurzen Karriere als... Ja, du bist drauf eingefallen, glaube ich, auf jeden Fall. Achso, das wollte ich gar nicht erzählen, aber auch das kann ich erzählen, dass es ursprünglich mit 50 Euro ausgezeichnet war und du auch nur 50 Euro bezahlt hast. Aber der Großhändler mir tatsächlich noch die Differenz zwischen 50 und 60 quasi auf den Großhandelspreis abgenommen hat und mir dafür eine extra Rechnung geschickt hat. Sowas gibt es halt auch. Ja. Muss alles korrekt in den Büchern stehen. Auf jeden Fall. Ja. Ja, insofern hat jemand auf dem Conventus-Leon das auch 10 Euro gespart, aber das dann auch gerne. Wieder reinvestiert, hoffe ich. Sprich, der nächste Ding. Ich wollte eigentlich erzählen, also das mit. Die Buchpreisbindung sozusagen hat natürlich auch ihr Gutes, nämlich, dass man natürlich wirklich gut an sowas wie ein Starfinder-Grundregelwerk verdient, sodass man am Gegenzug beim Preis für die Pawns auch deutlich runtergehen kann. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein Brettspiel verkaufen will, dann hat man schon ganz andere Probleme. Da hat man nämlich, sagen wir mal, das kostet im Einkauf 30 Euro, soll eigentlich im Verkauf 50 kosten. Wird man auch feststellen, jeder verkauft das für 40, 35, so, wenn man einen guten Preis machen will, 35, hat man auf die 30 Euro aber zum Beispiel noch längst keine Steuern bezahlt und sowas. Ja, richtig. Und das heißt, man hat eine Gewinnmarge von 5 Euro, dafür relativ viel Kapital gebunden, also 30 Euro ist ja noch fast ein günstiges Beispiel, gibt ja auch noch viel teurere. Und dann hat man so eine Weihnachtsaktion bei diversen Websites, wo das dann plötzlich 25 kostet, also unter deinem Einkaufspreis. Da kannst du dann, also ich will sagen, mit Brettspielen ist das echt schwer, Geld zu verdienen. Da ist das mit Rollenspielen oder auch Comics deutlich angenehmer. Ja. Und das wollte ich nicht so kurz zum Besten geben. Kommen wir zu einer, das kann man wahrscheinlich nicht mit Starfinder spielen, aber ist auf jeden Fall ähnlich verrückt, nämlich die ASH und die LDH, die Australian Superheroes und die Liga Deutscher Helden, die gab es auch zum Gratis-Comics-Tag. Die ASH, da gibt es mittlerweile 15 Bände von und der deutsche Ableger hat es auf 3 Bände geschafft. Mit Bände sind jetzt Kioskbände für 5 Euro gemeint. Mhm. Wobei die ASH gibt es auch als Trade Paperback, die kosten 17 Euro. Genau, also wir haben da archetypische Helden, die auch... Ah ja, stimmt, klar, ja. Tatsächlich eher, ja, sind schon ein bisschen einerseits typisch deutsch, andererseits so nicht typische Helden. Wir haben ja zum Beispiel Gamsbart, Lorelei, Chimäre, den Jeck und den deutschen Captain. Den Jeck finde ich gut, ja. Ja, und der Jeck ist dann halt wirklich der Kölner Jeck und der macht da seine Späßchen und Kölsch da rum. Also, es ist halt sehr eigen, macht aber durchaus Spaß zu lesen. Ich glaube, die LDH-Serie habe ich, glaube ich, komplett, sind ja nur 3 Bände. Die hängen dann auch teilweise zusammen, ne? Irgendwas in Band 4 oder so wird dann, also noch nicht Band 4, aber wird auf den früheren Band oder auf die Parallelserie verwiesen, ne? Oder was weiß ich jetzt hier genau, beim letzten haben sich, glaube ich, gerade mit der ASH getroffen. Also beide sind ausgerückt und da, wo die Action ist, sind beide eingetroffen. Das ist schon nett gemacht. Also wer mal sozusagen typisch oder mal deutsche Superhelden oder deutschsprachige Superhelden lesen will, der ist mit den beiden Serien ganz gut aufgehoben. Einfach mal den ersten Band für 5 Euro ausprobieren. Ja. Ja. Muss es auch geben. Genau. Dann kommen wir zu einem Kindercomic, der gar nicht so kindlich ist. Nee. Du hast ihn auch gelesen? Ich habe ihn auch gelesen, ja. Und war auch echt begeistert, muss ich sagen. Genau. Die Nektons. Beziehungsweise Abenteuer der Tiefe. Anscheinend gibt es noch einen auf Super RTL einen Ableger dieser Serie. Ach ja. Okay. Auf Togo TV. Guck an. Die kenne ich persönlich nicht, aber der Comic war echt überraschend cool von seiner Thematik. Richtig, ja. Also auch vom Zeichenstil fand ich ihn ganz, ganz gelungen. Und ja, inhaltlich war ich auch echt überrascht. Also bis jetzt gar nicht mal so, also wenn, da würde ich ja sagen, auf Jugendliche vielleicht noch zugeschnitten. Aber es geht da auch, auch optisch ein bisschen ab. Den Gratis-Comic-Tags-Comic würde ich auf jeden Fall nicht meinem 8-jährigen fiktiven Sohn in die Hand drücken. Der ist schon, hat schon seine fiesen Seiten. Ja, richtig. Also wir haben quasi eine Familie, die Forscher sind und in einem U-Boot leben. Und ja, Schwester und Bruder streiten sich mal ein bisschen. Und während oben schwere See ist, ja, sagen wir, unten ein bisschen Geplänke. Und dann stoßen sie endlich mal wieder auf was mit ihrem Suchscheinwerfer. Man sieht halt im ersten Bild, genau, das sieht man halt quasi, sind sie hinter einem Blauwal. Und dann, ich habe an dem Moment schon geahnt. Also ich habe mir genau das gedacht, was da auf der nächsten Seite kommt, nämlich der ist so komisch gezeigt, dass man seinen, warum sieht man den Kopf nicht? Und dann blättert man rum und sieht halt so einen aufgeschwemmten Blauwal, dessen Kopf abgebissen ist. Richtig, genau. Das ist schon sehr cool. Vorher wird auch nochmal gesagt, das ist das größte Lebewesen der Erde. Ja, also sehr, sehr beeindruckende Szene und dann losen sie da aus, wer sich das näher angucken darf. Und der Sohn, der Kleinste, gewinnt das natürlich. Geht dann da rein. In den abgebissenen Blauwal, entdeckt er so einen riesen Zahn, der da drin steckt. Und in dem Moment taucht ein Riesenvieh auf, das ist ja so gut 100-mal größer ist als der Blauwal. Und nochmal ordentlich vom Blauwal abbeißt. Also, krass. Genau. Da bin ich echt auch tatsächlich gespannt, wie es weitergeht. Ja, bisher gibt es erst einen Band, der frisch erschienen ist, kostet 15 Euro. Das, also wenn man sich für Tiefseesachen interessiert, was weiß ich, Lotland oder wie heißt das, Cyberpunk, Blue Water, Blue Element, Blue System. Blue System war einst eine Band von Dieter Bohlen. Ja. Trotzdem nicht ausgeschlossen, dass er ein Rollenspiel soll. Ist richtig. Blue Planet natürlich. Und wo die Erde quasi kurzzeitig so eine Art Wurmloch in erreichbarer Raumentfernung hat, also innerhalb des Sonnensystems. Es benutzt und dann quasi auf einem anderen Planeten rauskommt, dort eine Kolonie gründet. Das ist halt eine sehr cyberpunkige Zeit vom Zeitalter her. Und ja, das ist halt ein Wasserplanet, deswegen halt diese U-Boot-Thematik da sehr stark im Vordergrund, also nicht sehr stark im Vordergrund ist, aber halt auch ein Thema ist. So. Ja. Genau. Also Blue Planet hat halt deutlich mehr Themen als nur unter anderem Cyberpunk-Define. Und, aber hat dann deutlich mehr Themen und dann bricht halt das, die Verbindung auch wieder ab. Ja, jedenfalls dafür ist das, glaube ich, sehr inspirierend. Ja, wobei auch das Thema jetzt hier von den Nautics, also der was jetzt bei dem Gratis-Comic-Tag rauskam, auch schon relativ gut gewählt ist. Also es hat einen mich jetzt auch interessiert als Leser, anders als beim Batman-Comic, ja, der mich jetzt inhaltlich gar nicht angesprochen hat, weil er irgendwie so rausgerissen wirkte. Also da dreht sich ja irgendwie um Metall, was abgebaut wurde in der Vergangenheit. Und das ist irgendwie so eine Episode daraus, der wird rausgerissen. Ich kann mit dem Hintergrund gar nichts anfangen. Ja, das soll ja einführen in diese Batman-Metal-Geschichte oder Metal-Geschichte. Ja, man hat aber nicht den Eindruck, dass es der Einstieg wäre. Ja. Das liegt, denke ich, daran, dass sie das wieder auf 5 Serien verteilt haben und Das spielt ihn auch in 5 Serien gleichzeitig und das ist total. Also, diese großen Ereignisse finde ich auch, die sind einfach nicht gut in den Superhelden-Comics. Ja. Also, ich zum Beispiel hatte von Batman irgendwas mit, wurde ja auch vor 3 Jahren, ging es ja auch mit Nummer 0 mal wieder los und mit Nummer 1 wieder los. Da hatte ich dann mal drin gelesen und dann erlauben die sich die Unverschämtheit, irgendwie das Finale auszulagern in. Habe ich keine Lust drauf zu lesen, weil Name ist doof. aber, ne, also du liest das und das eigentlich Finale findet woanders stand. So, ja toll, da habe ich jetzt 18 Hefte gekauft und muss mir dann noch 5 andere Hefte kaufen, um diese Handlung zu verstehen. Cross-Selling. Ja, aber halt zu sehr verkrosst. Ja. Sonst habe ich da gar nichts gegen, dass man Informationen von einem auf dem anderen findet oder so, wie bei LDH und ASA, das ist ja gut gemacht, aber da brauchst du auch nicht zwingend den anderen Band zu. Das ist halt das Ding. Ja, klar. Ja. Nee, genau. Deadpool fand ich zum Beispiel auch Käse. Der war so total unlustig. Also, ich hatte bisher mit jedem Deadpool, den ich mir gekauft habe, Spaß. Ich habe bestimmt mehr als 10 dicke Deadpool-Bände. Aber da kam noch nicht mal ein Lächeln auf. Okay. Fand ich aber schlecht gewählt, die da Geschichten. Ja, kommen wir nochmal zum Rollenspiel. Mhm. Nämlich Beyond the Wall. Das haben wir hier im Podcast auch schon mehrmals gelobt. Mehrmals ist gut, ja. Ja, also wir hatten eine Episode, wo wir es gespielt haben und dann das zweite Abenteuer habe ich auch begeistert darüber berichtet. Das heißt, ja, kann man mehrmals sagen. Ja, legitim. Genau. Dazu sind mittlerweile 2 Abenteuer erschienen. Das erste ist Der König des Berges und andere Abenteuer. Wie ich nachgefragt habe, bezieht es sich nicht auf Moritz. Hätte er sein können. Ja, was sie gemacht haben, sie haben 6 Charakterbücher übersetzt. Sowie nur ein ganz bisschen Kleinkram fürs Dorf. Was sich hier Nichtspielercharaktere wie die Schutzfee, Großmutterweberin, der schwarze Keiler drin. Der schwarze Keiler? Ja, also eine bösartige Kreatur, die in der Welt da lebt. Achso, okay. Ich habe keinen DSA-Crossover. Die stammen aus dem Add-on The Village von Flatland Games. Das Ganze haben sie dann sinnvoll ersetzt mit 4 Abenteuern, die jeweils zu einer Jahreszeit passen. Wo unter anderem auch, das hat mich sehr, sehr, sehr gefreut, nämlich hat dort Günther Dambachmeier auch Texte geschrieben, der dir wahrscheinlich nicht bekannt ist. Ad hoc nicht, nein. Der ganz bekannt ist durch sein österreichisches Fanzine Ravenhorst. Ah. Ja, und der hat aber selbst gezeichnete Karten gehabt, die schon damals sehr, sehr, sehr, sehr gut waren, mir immer sehr gefallen haben. Okay. Ja, ist mir so als Name jedenfalls aufgefallen. Ja, kommen wir kurz zu den 4 Abenteuern. Wir haben also einmal die Brautschau. Das heißt, die Charaktere begleiten eine junge Dame aus ihrem Dorf, die den Adligen heiraten soll. Und die Charaktere sollen dafür sorgen, dass es halt ihr Dorf gewählt wird sozusagen. Dabei kann es natürlich zu allerlei Komplikationen kommen, weil vielleicht ist die Schönheit nicht das, was sie zu sein vorgibt. Vielleicht ist auch der Adlige nicht das, was er zu sein vorgibt. Und auf jeden Fall gibt es diverse Geschehnisse auf der Burg, die es nicht zu bekämpfen, sondern die es zu Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Genau. Ja, wer Beyond the Void nicht kennt, was angesichts dessen, dass wir schon zwei Episoden darüber haben, völlig unmöglich sein muss. So ist es. Will ich doch noch zumindest kurz erwähnen. Die Abenteuer sind insofern eine Besonderheit, dass sie ja zusammengewürfelt werden, genau wie die Charaktere. Bei den Abenteuern funktioniert das so, dass zum Beispiel hat der Spieler sich eine Leertabelle. Wer möchte die Hochzeit arrangieren, wo dann mit dem W8 ausgewürfelt wird und man Personen einträgt, die sich die Spieler ausgedacht haben oder die, wenn sie schon Abenteuer gespielt haben, im Laufe ihres Abenteuers wichtig geworden sind. Das könnte sogar einer der Charaktere sein, natürlich. Ja. Genau. Und dann haben wir zum Beispiel eine zweite Tabelle. Was verheimlicht die Schönheit? Da sind dann halt 6 Gründe aufgelistet, was sie verheimlicht. Ne? Das kann sein davon, dass sie schwanger ist, von einem jungen Mann aus dem Dorf. Ist ja auch blöd, wenn man heiraten will. Ich hätte etwas gesagt in jener Zeit, aber auch... heutzutage ist das auch immer noch blöd. Sie braucht nur das Geld des Adligen, um die Schulden ihrer Familie zu begleichen, also eher harmlose Dinge. Oder sie braucht einen Kuss aus wahrer Liebe, um den auf ihr lastenden Fluch zu brechen. Oh. Dann kann man viel machen. Oder sie ist kein Mensch, sondern ein Gestaltwandler. Also kann einiges passieren. Und genau, so geht das dann halt weiter vom Aufbau her. Im Anschluss an das Finale gibt es immer noch eine Sektion, die Straße gleitet fort und fort. Da kann man dann quasi auswürfeln. Zum einen ist das häufig die Belohnung der Charaktere und es wird so ein Ausblick darauf gegeben, wie es weitergehen könnte, wie man das Szenario fortsetzen könnte. Das ist, finde ich, auch immer sehr cool. Und ganz wichtig ist die Tabelle kürzliche Ereignisse. Das heißt, das sind Tabelle, wie man die Charaktere, was vor 2-3 Wochen geschehen ist. Es gibt auch jeweils noch durchaus dort etwas zu tun. Man kann dort Erfolg oder Misserfolg haben, dadurch sich noch einen kleinen Bonus womöglich mitnehmen. Und das soll so auf die Geschehnisse dann einteasern sozusagen. Mhm. Einen Grund geben, warum sie da mitmachen. Ja, also das hat mir sehr gut gefallen, weil es war so ein ungewöhnliches Szenario, nicht so das typische Bekämpfe Orks. Und halt sowas mit... eine Brautschau, das gibt es wahrscheinlich ein DSA-Abenteuer und ein Universal-Abenteuer vom Drachenland Verlag, wo das mal der Fall ist, aber es ist halt ein selteneres Thema, so meinte ich das. Insofern ganz interessant. Ja, der grüne Mann ist das nächste Abenteuer. Genau, da erhält man Besuch aus dem Feenreich und ja, die Feen erinnern an einen alten Vertrag, der erfüllt werden soll, woran sich die Menschen höchstwahrscheinlich nicht mehr erinnern. Und da müssen die Charaktere sozusagen vermitteln zwischen beiden Seiten. Mehr erzähle ich mal nicht. Dann haben wir die schwarze Meute von Günther Dammachmeier. Da wird sozusagen, ja, die sind ja auch häufig so märchenhaft, diese Geschichten. Und hier haben wir auch das auch, sozusagen der schwarze Jäger mit seiner Meute Wildhunde. Oder mit seiner Meute Hunde jagt halt durch die dürre Heide, die man wahrscheinlich auch aus diesem Grund eher vermeidet. Und ein Jäger aus dem Dorf erschießt versehentlich einen dieser Hunde. Und deswegen taucht nun die schwarze Meute im Dorf auf und will sich dafür rächen. Ja. Und genau, es gibt halt einen Angriff der schwarzen Meute. Es gibt einiges zu tun bei diesem Angriff. Leute werden verschleppt und die Charaktere setzen sich dann optimal auf die Spur der schwarzen Meute und versuchen das Problem zu lösen, was über Kampf schwierig werden dürfte. Aber man muss dann irgendwie quasi verhandeln, was Ersatz dafür sein könnte, was Buße dafür sein könnte, diesen Hund getötet zu haben. Ja, finde ich schon sehr kreativ. Fall, ja, also das kann sehr, sehr cool werden. Genau. König des Berges von Stefan Droste. Genau, da haben wir es Winter. Der Bergkönig hat seine Zwerge im Dorf überfallen lassen und alle Einwohner verschleppt. Ja, also da gilt es denn, den die Halden der Zwerge zu gehen und die Dörfler zu retten. Mhm. Genau das übrigens, genau das und der grüne Mann sind Abenteuer für Fortgeschrittene. Deswegen habe ich es auch nicht so genau gelesen, weil mich erstmal die beiden Grundabenteuer interessiert haben. Ja, was heißt gelesen, aber halt die Tabellen studiert sozusagen. Ja. Ja, und dann haben wir noch 6 Charaktere, die man auswürfeln kann. Und ja, ich hatte auch Zeit und habe mir dann angefangen, einen auszuwürfeln und gleich den nächsten. Da war ich dann bei allen 6 schnell durch und bin immer wieder erstaunt, wie cool sich dieser Hintergrund halt ergibt. Also wir haben das Feenfindelkind, Erbe einer Legende, den frommen Akolyt. Genau, das sind die... Ach, sie haben die Reihenfolge durcheinander gemacht. Genau, der fromme Akolyt. Dann haben wir den geläuterten Raufbold, den Hilfstierhüter und den örtlichen Schausteller. Genau, wir haben den geläuterte Raufbold, das ist eine Variation des Schurken. Der Schausteller vom Krieger. Der fromme Akolyt, den halt vom Magier. Und die anderen 3 sind Mischungen. Das heißt, der Hilfstierhüter ist eine Mischung aus Schurke und Magier. Feenfindelkind aus Kämpfer und Magier und Erbe einer Legende aus Kämpfer und Schurke. Das ist ganz cool. Schlag mal einen auf, den ich ausgewürfelt habe. Mal gucken, dann nehmen wir den ersten vielleicht. Den habe ich als erstes ausgewürfelt. Den örtlichen Schausteller. Was ist über ihn? Sein Vater war Händler. Und, also, ich habe es in der Ich-Perspektive geschrieben. Mein Vater war Händler. Ich konnte jedes Geheimnis bewahren. Oft saß ich beim Dorfältesten, der mir die Kunst des Schachspielens beibrachte. Die Erzählungen von Großmutter Weberin, von Feenrittern und holden Maiden haben meinen Kopf mit Abenteuern gefüllt. Am meisten Zuspruch erntete ich allerdings, wenn ich meinen Nachbarn Geschichten von ihren Vorfahren erzählte. Mein Dorf habe ich gerettet, als ich 2 Spione der nördlichen Königreiche belauschte und meine Leute warnte. Dafür habe ich vom Dorfältesten seine Drehleier gekriegt. Ein seltenes, teures Instrument, mit dem ich nun meine Geschichten von einst begleite. Ja, also hat man seine Hintergrundstory fertig. Ich habe das, was da steht, natürlich immer gleich ein bisschen variiert. Also das, was ich vorgelesen habe, steht da nicht so in den Tabellen. Hast du halt ausgesprochen. Sondern ich habe den Satz ein bisschen geändert oder ein bisschen geschrieben, genau. Jo, nur dann die Werte werden ja im Laufe des Prozesses auch erhöht. Hat zum Beispiel ein Charisma von 17 abgekriegt. Das dürfte ihm natürlich... Als Schausteller ist das wahrscheinlich ziemlich durchaus von Vorteil. Genau, auch hohe Intelligenz, hohe Geschicklichkeit. Da kann man durchaus was draus zusammenbauen. Ja, so funktioniert also bei Beyond the Wall die Charaktere. König des Berges kostet 15 Euro. Und ja, absolute Empfehlung. Ja, absolut. Ja, auch der neuere Band, der gerade erschienen ist, kriegt auch mal eine Empfehlung. Ich weiß bloß eben nicht, wer heißt er. Der ist auch noch nicht eingetroffen, ehrlich zu sein. Kann aber selbstverständlich geordert werden. Wenn der Podcast online geht, habe ich davon auch was da. Apropos, du wolltest was zum Online-Shop fragen. Ach ja, richtig. Mensch. Ganz spontan. Ich hatte oder habe bislang noch gar keine eigene Online-Seite von dir gefunden. Woran liegt das? Kein Online-Shop als solchen. Richtig. Ja, und zwar habe ich eine etwas andere Strategie gewählt. Oder kurz gesagt, als Online-Shop muss man sich ja mit zum Beispiel Amazon messen, aber auch natürlich anderen Kollegen. Und bei Amazon, ne, die packen dir dann deine Sachen und am nächsten Tag ist das da. Wenn du jetzt was bei mir bestellst, was ich nicht da habe, muss ich das ja erst bestellen. Von dem Großhändler kriege ich jetzt zurzeit 2-mal im Monat Post im Durchschnitt. Mhm. Das heißt, im ungünstigsten Fall müsste ich also 2 Wochen warten, muss dann selber verschicken zu können. Das heißt, du kriegst ein Paket nach 2 Wochen und wirst sagen, da bestelle ich jetzt aber nicht mehr. Bestelle ich lieber wieder bei Amazon. Deswegen dachte ich mir, okay, online lässt lieber erstmal als Strategie auf die örtlichen Cons gehen. Also wir haben hier in Braunschweig das Brot und Spiele, das einmal im Monat ist. In Wolfsburg das Rollenspiel-Ding. Da machen wir das so, dass alle 2 Monate ein Flohmarkt ist. wo ich dann auch mit meinen Sachen hingehe. Und bei Brot und Spiele bin ich halt jetzt als regelmäßiger Händler vertreten. Und ja, da darüber verkaufe ich dann meine Sachen. Natürlich auch verkaufe ich sie durchaus auch online, wenn ich jetzt jemanden habe, der, ich hätte gerne dies und das. Und ein Online-Shop wird früher oder später auch kommen. Aber eben wäre mir wichtig, dass ich die Waren auch vorrätig habe, beziehungsweise das halt entsprechend mit so einer Ampel gekennzeichnet ist, was ist da, was ist nicht da. Ja. Dass der Kunde halt, wenn er länger warten muss, das auch vorher weiß und sich nicht verarscht vorkommt, weil das würde ich, glaube ich, auch nicht annehmen. Also, und es gibt ja auch neben vielen positiven Beispielen gibt es auch einige negative Beispiele, wo der Versand daraus schlecht laufen. Ich möchte dann doch lieber zu den positiven Beispielen zutragen als zu den negativen. Insofern, genau, man kann aber einfach eine E-Mail an mich schreiben. Oder ich bin auch offen und sage, das ist da, das ist nicht da und das dauert so und so lang. Wobei, das dauert so und so lang ist auch mal gut. Kann natürlich, es gibt natürlich auch Sachen, bei Rollenspielsachen wird es eher selten der Fall sein, aber es gibt dann so exotische Sachen, was weiß ich, ein Comic, was jetzt schon länger nicht mehr lieferbar ist. So, da steht beim Großhändler drin, bestellt man da. Das heißt aber nicht, dass der das vorrätig hat, sondern das heißt jetzt, dass der das bestellt. Ja. Zum Beispiel ist mir jetzt bei Paizo-Sachen so gegangen. Da wollte jemand die Kreaturenboxen haben, also die ganzen Pawnboxen von 1 bis 6, also jedenfalls relativ viele, habe ich da bestellt. Und das hat dann wirklich 3 Monate gedauert, bis die dann von Paizo per Schiff an meinen Großhändler, der die dann an mich geliefert hat. Also ja, bei sowas muss man halt einfach das vorher wissen. Ja. Genau, man kann es halt auch nicht sagen, das dauert jetzt so und so lang, weil der Großhändler weiß nicht, wie lange es dauert, selbst wenn ich den anrufe. Paizo kann ich auch schlecht anrufen, also insofern kann man dann halt auch häufig nicht sagen, wie da der Stand ist, leider. Hm. Ja, das so mal als Aussicht auf die Nöte oder die Möglichkeiten eines Händlers. Nöte und Ängste eines Händlers. Aber grundsätzlich kann man all das, was du ja vielleicht auch neu beschaffen kannst, was neu auf dem Markt ist, im Forum nachschauen. Im GK-Shop. Genau, ich habe eine Untersektion. Genau. Es gibt eine Sektion, wo ich das schon mal vorbereite, wenn ich halt online gehe. Nämlich in unserem schwarzen Brett im Greifenlauf-Forum habe ich einen Unterpunkt, GK-Shop. Da steht da drin, was kommt an Neuwaren rein und so weiter. Dass das schon mal für mich hauptsächlich protokolliert ist. Aber wenn halt jemand sagt, oh, das möchte ich haben, dann ist das natürlich auch ein guter Weg, mich zu erreichen. Genau. Ja, im Prinzip gibt es bei mir alles an deutschen Rollenspielen. Außer vom Verlag Prometheus Games. Er ist auch ein bisschen unsicher. Ich weiß nicht, wenn ich da bestelle, ob ich auch dann was kriegen würde. Also das weiß keiner, glaube ich. Naja. Jetzt neu im Angebot auch Produkte von 13 Mann. Ja, stimmt. Jetzt kann man noch nicht mal mehr 13 Mann Sachen bestellen. Schlimm. Ja, apropos Con. Ja. Du, / wir beide, sind ja dann auch demnächst anzutreffen auf dem Halunken-Con in Halle. Halle. Genau. Halle. Halle an der Saale sollte das sein. Ja, genau, schöne Geschichte. Also, genau, also um das noch abzuschließen, was ich vorhin gesagt habe, das hat auch mit Con zu tun. Mein erstes Ziel war im Prinzip sozusagen zum Konvent des Luenus zu fahren mit einer guten Ausstattung. Das ist halt unser Braunschweiger Großcon. Und 2 Wochen vorher war noch die Red Lions Con, ein Tabletop Con. Da ich bei GW im Shop ab und zu aushelfe, war ich da involviert und habe daneben sozusagen meinen eigenen Stand gemacht. Das hat schon super auf der Red Lions Con geklappt und wurde nochmal getoppt von der Convent des Leones. Also das hat genauso funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Ganz viel zum Beispiel neue D&D-Sachen mitgehabt und so weiter. Ja, genau. Und dann hat mich sehr gefreut, dass ich von der Alunkencon gefragt wurde, ob ich dort nicht als Händler scheinen möchte. Ja. Was du dankend angenommen hast. Ja, ich habe auf jeden Fall erstmal die Fakten geprüft, sozusagen. Also, wie weit ist das weg? Was machen die so? Durchaus mal durchgelesen, die Con-Berichte, was da so berichtet wird und Man kann auch in ihren Forum ihre Planung lesen. Also das habe ich mir schon alles vorher durchgelesen. Und habe außerdem nochmal nachgefragt bei unseren Leuten, sozusagen, ob da auf der Aluncon schon war und wie es aussieht. Und ja, einer war auch schon, unser guter Kai war schon vor Ort, hat so ein bisschen erzählt. Und da das alles sehr gut und seriös klang, habe ich dann auch zugesagt. Ja, und werden wir mal sehen, was da so geht. Und freue mich auch, dass Christoph dabei ist und wahrscheinlich der Kai auch. Da muss ich nicht zu 100% im Stand sein, sondern kann vielleicht auch was spielen. Ja, wir nicht. Wir müssen da sein. Ja, ihr dürftet natürlich auch was spielen. Möglichst aber alle nicht zur selben Zeit halt. Ja, das wäre äußerst unwitzig. Ja, ich bin sehr gespannt. Sie hat das Thema Piraten und Conspiracy, also irgendwie Piraten und Konspiration, Verschwörung. Oh. Oh, freut mich auf eine vielleicht 7. Seerunde. Ja, hast du das neue 7. See schon gespielt? Nein, gespielt noch nicht, leider. Ich habe das Regelwerk immer noch im Schrank stehen. Ja. Aber gespielt habe ich es noch nicht, nein. Ja, also vom Preis her 20 Euro, 7. See kann man immer machen. Das neue System ist wirklich anders. Ich muss sogar sagen, mir gefällt es besser. Ist halt eher ein narratives System, aber ich finde eigentlich gut, dass sie sich sozusagen daraufhin zurückgezogen haben und das deutlich diese Richtung gegangen sind, weil du kannst jetzt auch, dadurch sind die Abenteuer nämlich relativ schnell, sage ich mal. Mhm. Also man kann in kurzer Zeit wirklich viel, viel schaffen, dadurch, dass man das auch Großkonflikte vielleicht mit einem Wurf dann erzählerisch abhandelt. Fand ich sehr spannend auf jeden Fall, meine Probe. Ja, mittlerweile gibt es auch 5, 6 Bücher schon wieder. Ja. Also Spielehandbuch, Spielleiterhandbuch, östliche Reiche, westliche Reiche, Abenteuerband für 10 Euro, also toller Preis. Mhm. Also die Preispolitik von Pegasus, wer nicht so viel Geld in der Tasche hat, fährt mit allen Systemen dort derzeit ziemlich gut. Ja, und dank Buchpreisbindung bin ich damit auch als Händler trotzdem noch zufrieden. Ja, lustig. Ich verdiene an 10 Euro Abenteuerband von 7. See mehr als an meinem Brettspiel vorhin. Beispiel. Ja, das ist schon krass, ne? Stimmt. Ja. Wir können in dem Zuge noch aufmerksam machen, dass hier wahrscheinlich gerade eben Slaven ist. Ja, gerade eben. Just in dem Moment. Ja, also die Kürze ist Slaven, genau, wird zwar am Anfang schon erwähnt, aber darauf habe ich natürlich auch total Bock. Im Zuge dessen wird auch Dungeon Slayers und Gamma Slayers das erste sein, was bei mir komplett im Shop erhältlich ist. Also alles, was verfügbar ist, kann man zurzeit auch aktuell schon bestellen. Ja. Einfach, weil es meine große Liebe ist, sozusagen. Und ich habe ja auch Christian angeboten, dass er 10% von Einkäufen über seine Website haben kann, dass er dann nicht auf Amazon bewerben muss. Mhm. Immer gucken, weil ob wir das, wenn ich einen Shop habe, ob wir das mal technisch hinkriegen. Aber das ist ja auch nicht so, sollte auch nicht so schwierig sein, so ein Affiliate einzubauen. Ja. Ich bin tatsächlich gespannt, ob es Neuigkeiten zu Star Slayers geben wird. Oder ob das Projekt jetzt begraben wurde. Also. Ja, nein. Ja und nein. Ich fürchte nicht. Ja, leider nicht. Außer halt aus dem Fanbereich. Ja. Ja, apropos, du wolltest noch was bestimmt erzählen zu Kingmaker. Zu Kingmaker, ganz genau. Ja, es ist in der Tat, es gibt oder wird jetzt in absehbarer Zeit, ich meine mich zu erinnern, jetzt, dass jetzt November Veröffentlichungstermin sein soll, ein Videospiel unter Pathfinder-Lizenz. Ja. Weil ich mich schon immer gefragt habe, seitdem es Pathfinder gibt, warum zum Deibel, wo es früher ja wirklich ganz viel Auswahl an D&D/AD&D-Spiele gab. Ja. Warum da nie was groß unter Pathfinder-Lizenz erschienen ist. Jetzt ist es der Fall. Eine Zwischenfrage stellen? Gibt es denn heutzutage noch Sachen, die unter D&D-Lizenz erscheinen? Also aktuell zur 4. oder zur 5. Edition? Auch deutlich nicht mehr so stark. Oder? Nein, eigentlich tatsächlich gar nicht groß, nee. Könnte ich mir vorstellen, dass ein Grund ist, dass halt viele jetzt ihre eigene Welt immer versuchen, wie Dragon Age und sowas. Ja, genau. Oder genau. Der Weg ja umgekehrt ist. Ja, also man weiß nicht, was sie jetzt für die Lizenzen haben wollen aktuell, aber es ist richtig. Also viele entwickeln ihre eigenen Welten, vermarkten das. Ein Beispiel, um mal ganz kurz da in die Vergangenheit zu schlagen, ist Kingdoms of Amalur heißt das. Das ist unter anderem eine Welt, die von R.A. Salvatore mitentwickelt wurde und halt exklusiv für ein PC-Videospiel, das sich übrigens nicht so gut verkauft hat wie oft. Und die Marke hat jetzt gerade wieder gewechselt. Wie viele Panda und wie viele dunkelhäutige Elfen kommen vor? Ja, interessanterweise gar keine. Das ist ein Fehler. Ja, also das ist halt sowas halt. Ne? Also da legen die Entwickler tatsächlich den Fokus dann eher auf eigene Welten. Ja. Manche mehr oder weniger generisch, aber wie dem auch sei. Darf ich die? Entschuldigung. Ja, natürlich. Es gab doch von quasi das Neuauflage, nicht von Baldur's Gate, sondern das Baldur's Gate-artige Optikspiel. Da ja, da gibt's, das nicht auf Numenera gespielt? Da gibt es sogar ganz viele, in der Tat. Ja. Also es gibt richtig, Torments, Tides of Numenera. Das war das. Genau. Das, das war auch eins der ersten in dem. Ja, genau, eins der ersten Spiele, die jetzt über Crowdfunding finanziert wurden und die halt auch so in dieser isometrischen Perspektive produziert wurden. Und da haben sich auch mittlerweile, hat sich auch ein relativ großer Pool auch wieder gebildet. Der Pool of Radiance. Der Pool of Radiance. Ja, es geht doch nichts über Querverweise. Ja, also ein Kandidat ist dann noch Pillars of Eternity. Ach, stimmt, anders. Das es auch gab, genau. Also auch eine eigene Welt, alles selber erfunden. Tyranny, da wo man quasi die böse Seite spielt. Auch so ein Ding, was ich übrigens durchgespielt habe und was super geil ist. Leider nicht die. Die Aufmerksamkeit, die es eigentlich verdient hat. Aber wie dem auch sei, also lizenztechnisch war es wirklich mau dahingehend. Kingmaker, beziehungsweise Pathfinder hat jetzt da umso mehr überrascht. Also es kam relativ aus dem Nichts. Und dann ist jetzt auch noch die Kingmaker-Lizenz. Oder das Kingmaker-Szenario. Ja. Und was man da jetzt so gesehen hat, also es ist auch wieder eines der Spiele, das halt so in die Fußstapfen von Baldur's Gate treten sollen. Ich hab's auch, ich hatte hier auf, hier Xbox, YouTube heißt das Ding. Über die Xbox hast du YouTube geguckt. Genau, und da kommt immer als Werbung, habe ich schon zweimal auch Kingmaker gesehen. Muss sagen, das hat mich echt begeistert. Sah sehr cool aus. Ja, ist auch. Also, was ich jetzt auch gesehen habe, ist also auch wieder so ein ISO-3D-Spiel. Auch, also ich weiß jetzt noch nicht, wie sie das, weil das hatten sie wohl noch nicht vorstellen können, weil jüngst vor ein paar Wochen war ja die Games Convention in Köln. Ja. Und die Entwickler von Kingmaker waren halt auch vor Ort. Aber ausgerechnet der Kingmaker-Teil, also wie man das Königreich verwaltet, konnten sie leider noch nicht präsentieren. Ja. Sondern nur Kampfsystem, Story, Charaktere und so weiter. Menüführung und das ganze Drumherum im Prinzip. Das konnte man sehen. Erinnerte mich ein bisschen an die alten DSA-Spiele. Sternschweif und okay. Was gab es da noch als ersten Teil? Sternschweif war ja der zweite. Schicksalsklinge. Die Schicksalsklinge, richtig. Das war der erste. Weil es so ein bisschen Mikromanagement gibt. Allein schon, wenn die Charaktere rasten müssen. Man muss festlegen, sagen, wer rastet. Hartwurst. Es gibt richtige Hartwurst. Man muss festlegen, wer rastet, wie lange er rastet. Weil es immer passieren kann, dass es halt zu Zufallsbegegnungen kommen kann. Wo man rastet, spielt auch dann noch eine Rolle. Also wer mitten im Sumpf rastet, wird also deutlich weniger Erholung kriegen als jemand oder sich erholen können, der irgendwo halt geschützt im, keine Ahnung, im Wald liegt. Ja, also das kann interessant sein. Ja, muss man halt tatsächlich gucken. Also, muss man tatsächlich gucken, ja? Weil im Original, sag ich mal, da schaffst du mal, wie war das, zu Fuß. Ein Hex pro Hexfeld brauchst du 2 bis 5 Tage. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, auf so einer Mappe, die ja bestimmt 10x10 Hexfelder mindestens groß ist, beim Computer wahrscheinlich noch mehr, mal im Durchschnitt, sagen wir mal, ruhig 2 Tage. Das heißt, 200 Mal eingeben, wie ich jedes Mal raste, das macht auch nicht. Ja, ich glaube, das wäre vielleicht tatsächlich ein bisschen hart. Aber muss man ja auch auf die Spielbalance, ja auch achten auf die Spieldynamik. Wenn die das so umsetzen würden, das wäre, glaube ich, echt ein bisschen heikel. Ja, muss man halt gucken. Also wie gesagt, den Kernpart, den gab es leider noch nicht zu sehen. Aber es ist nichtsdestotrotz überraschend, dass es da mal wieder ein Spiel gibt unter Lizenz. Und vielleicht entwickelt sich da auch mal wieder mehr raus. Also auch D&D jetzt, das ist ja verkaufstechnisch, jetzt, also die 5. Edition auch wieder deutlich aufgeholt, beziehungsweise überholt hat. Ja, kann man so sagen. Ja, das also da überrascht mich da auch, dass es da nicht mehr, dass da nichts kommt, aber es mag vielleicht dem Zeitgeist geschuldet sein, dass halt. Bei D&D wird ja unter anderem versucht, beim Film zum Beispiel die Marke wieder zurückzuholen. Ja. Dass man dann selber die Filme machen kann. Das ist ja eigentlich eine irre Geschichte, dass da im Prinzip ein Fan angefragt hat, ob er da mal einen D&D-Film machen kann und dann dazu das Recht gekriegt hat und ist ja auch was Großes draus geworden, so ist ja nicht, aber wenn man den Hintergrund dazu liest, das ist schon eine, würde man nicht glauben, dass halt so eine bekannte Riesenmarke wie D&D und dann kommt da quasi so ein Filmstudent und ja, zaubert das. Das ist schon Respekt verdient, aber dadurch ist halt den Vertrag, den wir haben, deswegen ist das halt immer noch kein, dass die D&D-Marke nicht wieder zurückbringen. Ja. Man darf echt gespannt sein. Wobei der dritte Film, der ist ja echt. Ja, also er ist vielleicht der rollspieligste von allen. Von der Umsetzung, okay. Also ich fand den auch. Also ich bin ja da ein bisschen pingelig, was das angeht, weil es war jetzt kein Fanfilm, war ja schon eine Stufe drüber, aber trotzdem bin ich da von solchen B-Movies eher wenig begeistert, aber er sorgte zumindest für einige Lacher, die uns immer noch begleiten. Ich sage nur, dein liebstes Waldtier. Das war der zweite Teil. Ach, das war der zweite Teil, echt? Der dritte Teil ist mit dem Paladin, der zur bösen Truppe geht. Stimmt. Und dem Vermin-Lord und auch herrlich. Da sind so schöne Sachen dabei, die einfach nur Spaß machen. Also manche tatsächlich Spaß geplant und manche unfreiwillig Spaß. Wie zum Beispiel, wenn er magische Gegenstände kauft und man wird mit englischen Begriffen totgeworfen in der deutschen Synchronisation. Das ist so schön. Ja, aber es war, glaube ich, der dritte Teil auch, wo sie dann in dem Abenteurerladen sind und dann, ich brauche hier einen nimmersatten Beutel und, oder? Die benutzen dann nur die englischen Begriffe. Okay. Aber ist ja egal, war schon sehr cool. Naja, also von daher, er hat sich schon nach D&D angefühlt, ja. Ja. Deutlich. Im Gegensatz zum ersten Teil halt. Ja. Yeah. Naja, und bei, ich weiß nicht, wie das Programm zu spielen ist, ob die da die Lizenz selber noch haben oder nicht, oder wie auch immer. Hasbro selber, der Oberbesitzer, hat ja sozusagen mal keine Ahnung, wie viele Millionen in, hey, macht uns Filme, wo er Transformers 1 bis 4 und das Battleship zum Beispiel. Ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, eigentlich, dass das Battleship, genau, was ja eigentlich gar keine Geschichte hat. Also es ist einfach nur Schiffe versenken. Und daraus macht man halt einen Film, der sogar einigermaßen erfolgreich war. Da fragt man sich schon, warum schafft man das mit D&D nicht auch? Ne? Also gerade da, wo wirklich so viel geboten wird, noch und nöcher an Möglichkeiten. Ja. Tja. Ja, ich meine, Pathfinder hat auch einige, da so wieder zurückzuschalten, Versuche an, gab auch einen Versuch zu Pathfinder Online und so weiter, aber ja, auch schön, dass es jetzt Kingmaker tatsächlich auch schafft. Ja, also ich werde es mir definitiv holen. Ja, vielleicht soll man trotzdem noch mal kurz den Hintergrund zu Kingmaker erzählen, also zum Setting. Abenteuerfahrt. Ja, Abenteuerfahrt. Die Helden bekommen im ersten Band sozusagen den Auftrag, ein Gebiet zu erkunden, in den sogenannten Flusskönigreichen. Das sind quasi, ist das ein größeres Gebiet, durchzogen von riesigen Flüssen. Wir haben uns darüber amüsiert, dass die meisten Flüsse breiter als 100 Meter und tiefer als 50 Meter sind. Ja, das ist schon ein ordentlicher Fluss. Ja, aber gut, ist schon eine Fantasy-Welt. Ich meine, also man lacht erst, aber gut, das ist eigentlich eine Fantasy-Welt und warum sollen da die Flüsse nicht riesig sein? Das ist eigentlich geil. Ja, klar. Und ja, im Namen des Königreichs Breevoy und nachdem sie das im ersten Teil erforscht haben, wird ihnen im zweiten Teil sozusagen das Recht zugesprochen, dort ein Reich zu gründen. Der Gedanke ist sozusagen, dass Breevoy die Macht halt nach Süden, muss das sein, festigen möchte, beziehungsweise sicherstellen möchte, dass dort keine Banditen halt hausen, sondern dass sie einen vernünftigen Nachbarn haben. Und da kriegst du dann das, was du vorhin gesagt hast, das Kingmaker-System sozusagen oben drauf gesattelt, Das gab es erst in den Abenteuerbänden und später nochmal etwas verbessert in einem der Hardcover-Bände. Da kannst du halt deine Städte ausbauen, Straßen ausbauen und so weiter. Ich dachte, das wird total spaßig, hat sich aber dann als sehr klein rausgestellt und zugleich passiert da wenig Unerwartetes, weil die, also man muss da mal seine Würfel schaffen und wenn nicht, dann passiert was. Aber die SC konnte sich relativ gut, oder die Spieler konnten sich relativ gut ausrechnen, was sie machen müssen, damit sie bei den Würfen gar nicht in Gefahr kommen. Und das war dann so ein bisschen so, ja, schön, dass wir es gewürfelt haben, aber so richtig passiert hier nichts. Das Einzige, was man noch hat, ist halt so ein Ereignisgenerator, der ist noch ganz interessant. Der sagt, zu 25% passiert was und vorher nichts passiert ist, passiert zu 75% was. Mhm. Das hätte noch ein bisschen verfeinern können noch. Aber gut, sonst ist das eigentlich eine nette Idee gewesen. Und das wird dann halt in den weiteren Bänden immer wird ein System wieder draufgesattelt. Was weiß ich, dann hat man in Teil 3 geht es, glaube ich, dass die Nachbarn sozusagen, dass da der König verschwunden ist. Und da muss man halt hinschauen, was da los ist. Oder nicht nur der König, ich glaube, sogar alle verschwunden sind. Und da gibt es noch so ein Kriegssystem mit der Armee verwalten und so weiter. Für die große Schlacht. Ja. Bin ich mal gespannt, was davon umgesetzt wurde. Also man hat ja schon beeindruckende Kämpfe gesehen. Das war immer der riesen Nachteil am Abenteuerfahrt, dass man da unter anderem den der Magier Nova gehen konnte, wie man das so schön sagt. Das heißt, er konnte alles rausrotzen, was er hatte, weil er sich relativ sicher sein konnte, dass es keine weitere Begegnung gibt an diesem Tag. Mhm. Weil, wie ich vorhin gesagt habe, so ein Hexfeld dauert halt relativ lange, auch für berittene Spieler, mindestens einen Tag. Und man würfelt, glaube ich, beim Reingehen und beim Durchsuchen einmal. Die Chance ist relativ gering bei, sage ich mal, 20%. Und dann, dass man halt zwei Begegnungen pro Tag hat, ist schon äußerst selten. Ja, und selbst wenn, dann kann man halt mal nicht zaubern. Oder kann man nur weniger zaubern, weil ich meine, ja, das mottet halt, dass dieses Stufensystem von Pathfinder halt quasi ein, das funktioniert halt nicht. Wenn du jeden jetzt mal nach deinen Kämpfen aufheilen kannst und topfit da reingehst, eben als Magier so, dass du alle Zauber hast und dann einfach nur rausblasen musst und nicht mehr taktisch überlegen musst, ich brauche vielleicht das noch für später und dann, ja, dann ist das irgendwann broken. Also auf den ersten Stufen ist die Gefahr noch da, aber später nicht mehr. Da habe ich dann auch deutlich das geändert, also versucht, Begegnungskaskaden zu bauen, dass einfach mehr los ist. Ich meine, da gibt es ja auch sowas wie eine Burg, die von Trollen besetzt ist oder von Riesen besetzt ist. Sowas halt vermehrt zu spielen. Ja. Und ja. Ja, da muss man mal schauen, was das Spiel dann dahingehend bieten wird. Ja, also ich denke, beim Computerspiel werden sie es besser, da werden sie es dafür ausprobiert haben. Ja, muss man gucken. Also die Gefahr ist jetzt natürlich ein bisschen, die Games Convention ist jetzt, oder fand im August statt. Ja. Und im November soll das Spiel erscheinen. Und gerade diesen Kingmaker-Teil konnten sie bis jetzt oder konnten sie noch nicht zeigen. Da fragt man sich dann schon, okay, wie weit ist der? Ja, gut, das war was jetzt, wird da passieren? Das war jetzt ja nicht das System, das waren ja die Kämpfe, was ich gerade kritisiert habe. Ja, ja, ja. Das scheint ja schon präsentiert worden zu sein. Ja, naja, aber wenn die Kernfunktion nicht funktioniert, dann weiß nicht, ob der Rest dann auch Spaß macht. Ja, da müssen wir quasi. Das Simpelste ist ja, den Leuten nicht zu verraten, worauf der Bonus geht. Ah, dass man das mehr selber einschätzen muss oder sowas. Weiß ich nicht, wie man das spannender machen kann, aber ja, nur so als Randidee. Gut. Ja, einen letzten Comic haben wir noch, den ich vorstellen wollte. Grandville. Ja. Wir sind bei nicht bei Sherlock Holmes, sondern bei Scotland Yard. Und zwar haben wir hier lauter Tierwesen, die ermitteln, wie heißt das schon, eine Retro-Utopie voller Blut und Liebreiz von Brian Talbot. Retro-Utopie. Der auch schon einiges für Marvel geschrieben hat, aber hier echt spitzenmäßig das macht. Wir haben ein steampunkiges Paris, wo gleichzeitig lauter Tierwesen drin rumlaufen und es gibt trotzdem Menschen, sogenannte Teignasen, die meistens so die untersten Arbeiten machen und ab und zu mal auftauchen. Ja, das Coole ist, dass er baut da eine sehr dichte Krimi- oder Thriller-Stimmung auf. Also es geht darum, dass jemand in London getötet wird und der Inspektor LeBrock, ein Dachs, darauf schließt, dass derjenige Verbindung nach Paris hat und deswegen möglichst schnell nach Paris will, um den Schuldigen da auf die Spur zu kommen. Also quasi, dass das ein Pariser Killerteam war. Ja. Genau, das 19. Jahrhundert ist auch noch zugleich, hat sich die Welt anders entwickelt. Sollte man noch dazu sagen, das britische Empire ist nicht mehr, sondern im Prinzip haben die Franzosen jetzt die Vormacht auf dem in Europa, auf dem Kontinent kann man ja schlecht sagen. Und England ist halt nicht mehr das Empire, sondern Grand Nation. Die Grand Nation ist, genau, die hat sozusagen diese Funktion übernommen. Und ja, das sind so die politischen Änderungen. Und genau, und er ist sich ziemlich sicher, dass es halt ein Geheimteam vom französischen Geheimdienst war, die ihn da ermordet hat. Und deswegen geht es ab nach Frankreich, findet auch gleich eine Spur bei einer verschwundenen oder eventuell getöteten Schaustellerin. Und ja, versucht unter ihren Kolleginnen jetzt weite Spuren zu finden. Wird dann halt auch von einem anderen Team überfallen, aber da setzt er sich ganz gut zur Wehr. Hat halt seinen Assistenten dabei. Das ist, wo haben wir ihn? Das ist so eine gescheite Maus. Ja, allein durch diese Tierwesen, die da immer wieder auftauchen, sehr gut gezeichnet sind. Und das ist halt alles sehr steampunkig und von den Klamotten her auch immer sehr passig gezeichnet. Ich war echt beeindruckt. Ja, zum Beispiel, wenn er runtergleitet mit seinem langen Mantel. Ja. Das ist alles sehr, sehr, sehr passig zueinander und die Story ist halt wirklich sehr, sehr dicht und gut insgesamt. Gibt es schon 4 Bände. Jeder immerhin 25 Euro. Gut, das ist nicht ganz günstig, aber ich muss doch sagen, dürfte sich lohnen. Ein 5. Band soll eigentlich schon fertig sein. Ist hier aber noch nicht aufgeführt, deswegen ich mal davon ausgehe, dass er noch nicht fertig ist. Habe ich selber noch nicht gelesen, aber klingt cool, werde ich mal nachholen. Genau, das wäre sozusagen das, was mich am Gratis-Comic-Tag am meisten beeindruckt hat. Mhm. Ja, das wäre soweit der Ein- und Ausblick beim Greifenklaue-Shop sozusagen. Ja. Genau, wer was braucht, kann mich direkt antippen. Greifenklaue@web.de. Und ja, beim nächsten Mal sehen wir, wie viel Bestellung es gab. einem indirekten Indikator, nämlich wie viele Preise verlost werden. Genau. Ja, ansonsten bleibt ja auch noch das Forum. Auch da kann man dich erreichen. Selbstverständlich kann man mich auch im Forum erreichen oder wer mich im Tunnelhorn kennt oder sonst wie, auf Facebook bin ich ja, das ist übrigens auch. Das hast du noch gar nicht erwähnt. Ach so. Das ist ja sowieso die Nachricht überhaupt. Meine Games Workshop-Chefin hat mich gezwungen, bei Facebook ein Profil anzulegen. Ach so, ja. Jetzt ist Katja schuld. Das ist die ganze Wahrheit. Ja, na, unter anderem hatte ich ja auch zeitweise ein Google Plus. Google Plus bin ich schon länger, ja, da kann man mich auch anschreiben. Unter Ingo Schulze. Da sollte man mal gucken, dass es richtig ist, weil es gibt nicht nur einen. Nee, ich meine, ich hatte ja das Tablet. Also ein Amazon Kindle. Nee, Amazon Fire. Fire Tablet, ja. Genau. Das auch sehr cool ist. Leider ist es irgendwann kaputt gegangen. Das Problem war, ich habe es mal beim Schlafen was gelesen, dann bin ich eingeschlafen und das ist leider runtergefallen. Das ist mir mehrmals passiert. Aber sonst ist das Ding super. Wenn ich beim zweiten Mal ein neues bestelle ich das mit Gummirahmen. Gibt es bestimmt auch. Ja, ja, ich nehme nächstes Mal auf jeden Fall auch so ein Ding drum. Also wo man das reinsteckt halt. Naja, genau, so eine Schutzhülle. Das ist schon nicht das Dümmste, was man machen kann. Davon abgesehen, stimmt, ich hatte auch total lange kein Auto, bin deswegen Bus gefahren und hatte da unter anderem Zeit halt Netflix-Serien auf dem Ding zu gucken. Oder Texte zu lesen oder halt, was echt erstaunlich ist, dass das an jeder... auf Facebook und wenn du dann mit dem Bus irgendwo vorbeifährst, wo dann kurzzeitig dein Internet verbunden ist, hat das hier Facebook gleich alles quasi neu aufgeladen, wer da geschrieben hat und so weiter, dann das ist echt wahnsinnig, weil ich so, was weiß ich, wenn ich am Studienkreis vorbeigefahren bin, hat sich gleich geupdatet immer. Das ist total lustig. Ja, das ist der Vorteil bei der Bahn mittlerweile. Stimmt. Die, da, wo du dich gleich ins WLAN einwählen kannst. Habe ich auch öfter gemacht. Ja, aber das ist zurzeit, wie gesagt, kaputt. Aber demnächst kommt mal wieder eins. Dann bin ich auch bei Facebook up to date. Unglaublich. Oh ja, sorgen wir dafür. Ja, ich nutze es nur beruflich. Ja, was tatsächlich sehr angenehm ist, man findet dort Leute, die Dinge kaufen wollen. Ja, umso besser. Ne? Ja, also deswegen, das ist sehr, sehr praktisch. Das, also für sowas ist das durchaus eine nette Geschichte. Gut, dann würde ich sagen, bis zur Ausgabe 77, die vielleicht von der Slime Engine sein wird, schätze ich. Wir tun es am besten. Das ist so mein Tipp. Ich tue mein Bestes. Tschüss. Tschüss.